Die Dichterin und ihr Friseur. Mit der Zeit wurde das Schreiben immer wichtiger. Und die Sumerer wollten auch andere Dinge auf ihren Tontafeln festhalten, nicht nur Steuerzahlungen und Listen mit Besitztümern. Also erfanden sie immer neue Schriftzeichen, bis sie schließlich auch Gedichte, Legenden und Geschichtsbücher schreiben konnten. Archäologen nennen das sumerische Zeichensystem Keilschrift. Dank dieser Keilschrift kennen wir heute nicht nur die Steuerunterlagen der alten Sumerer, sondern auch ihre Gedichte. Die älteste namentlich bekannte Dichterin der Geschichte lebte übrigens auch in Sumer, vor ungefähr 4250 Jahren. Sie hieß Enheddu Anna. 42 Gedichte von ihr hat man entdeckt. Damals war Enheddu Anna eine berühmte Frau. Ihre Art zu schreiben wurde überall nachgeahmt. Wissenschaftler meinen sogar, dass die eine oder andere Bibelstelle von ihrer Poesie beeinflusst ist. Du siehst, Abschreiben hat eine lange Tradition. Übrigens wissen wir sogar, wie Enheddu Anna aussah. Archäologen haben nämlich eine Skulptur gefunden, die sie zeigt. Im Kreise ihrer Dienerinnen und Diener und ihres Friseurs. Er hieß Ilum Palilis und ist der erste berühmte Friseur der Geschichte. Natürlich sprach es sich herum, dass die Sumerer die Schrift erfunden hatten. Und alle fanden die Idee genial. Manche Völker, wie die Assyrer und die Babylonier, übernahmen einfach das sumerische Zeichensystem und schrieben ebenfalls in Keilschrift. Andere, die Ägypter zum Beispiel, guckten sich nur ganz allgemein die Idee ab und dachten sich eigene Zeichen aus. Vielleicht fanden die Ägypter die Keilschrift einfach nicht schön. Vielleicht waren sie aber auch nur neidisch, dass sie nicht selbst auf die Idee gekommen waren und wollten den Sumerern zeigen, dass sie es besser konnten. Oder sie hatten einfach Spaß daran, ein bisschen mit neuen Zeichen herumzuspielen. Jedenfalls erfanden sie das allerschönste und komplizierteste Zeichensystem, das die Welt je gesehen hat, die Hieroglyphen. Anders als die Sumerer benutzten sie keine Stöcke und Tontafeln, sondern eine Art Papier und Tinte. Das Papier stellten sie aus Papyruspflanzen her, daher der Name. Aber auch in anderen Ecken der Welt, tausende Kilometer entfernt von Sumer und Ägypten, wurden Schriften entwickelt. Von Menschen, die keine Ahnung hatten, dass es die Keilschrift und die Hieroglyphen überhaupt gab. Die Chinesen erfanden ihr eigenes Zeichensystem vor ungefähr 3200 Jahren. Und in Mittelamerika entstand vor rund 2900 Jahren eine Schrift, die sich komplett von allen anderen unterschied. An all diesen Orten schrieben die Leute Gedichte, Sagen, Geschichtsbücher und Kochrezepte. Doch das Wichtigste, was sie schrieben, waren und blieben die Eigentums- und Steuerlisten, egal wo auf der Welt. Und diese Listen wurden länger und länger, wodurch ein neues Problem entstand. Wie und wo konnte man in diesen endlosen Zahlenreihen genau die Informationen finden, die man brauchte?